Hören Sie nun einen Dialog zwischen einem Ehepaar. Du, Erik, wollen wir in den Garten gehen und die Sonne genießen? Uns einfach mal hinlegen und nichts tun? Puh, naja, ausruhen tut auch mal gut. Warum nicht? Wo sind denn die Liegestühle? Ich glaube, im Keller. Holst du sie? Und bringst du bitte auch gleich den Sonnenschirm mit? Mach ich. Sieh mal, wie viele Seerosen wir schon auf dem Teich haben. Ja, die sind schön. Ah, ist das herrlich. Auf der Terrasse liegen und einfach mal nichts tun. Erik? Was machst du denn? Ja, schau doch mal, wie hoch die Wiese schon wieder ist. Und es gibt noch so vieles anderes hier im Garten zu tun. Ich kann da nicht einfach nur auf dem Liegestuhl liegen. Dass du auch nie Ruhe geben kannst. Naja, aber wollen wir am Abend draußen essen und grillen? Ich denke, das ist noch zu kalt. Aber wir können ja auf der Terrasse grillen und im Wintergarten essen. Ja, gut.